Ihr habt sehr vieles gesehen. Das ist es. Und ihr fürchtet nicht den Tod. Manchmal wünscht ihr ihn euch sogar. Ist es nicht so? Ja, ich mir auch. Das passiert, wenn Männer, die gesehen haben, was wir gesehen haben. Und dann komme ich immer hierher, an den Ort meiner Vorfahren. Und mache mir bewusst, dass wir alle sterben. Wie dieser Blöd. Thank you.